Jetzt kommt der Kult von Dead. Warum? Wenn du durch die Straße gehst, lacht man lieber nicht. Doch du bist dort auf deine Grund und die Erzählung. Das hat nicht. Und du seist ein Nazi-Schwein. Doch kommst du nicht. Denn du bist dort als Kinder zu sein und seid davon. Dein Gesicht. Spinne! Wo viele warten! Spinne! Denn niemand zu warten! Spinne! Ihr Pappe bildet einen Kult, der nie vergeht! Die Medien haben schon aufgebracht, unter Grund, Futsch gemacht, Vorurteile, Brötchen, das sind der Dammer zu ruhigen. In dem Land, in dem wir leben, ist Freiheit. Nur ein Wort, können hier nicht vorgehen, wir belieben. Dieser Lord! Skinne! Wofür warten? Skinne! Wer lieber zu warten? Skinne! Er wird bewegt ein Kult, der nie vergeht! Wenn du durch die Straße gehst, lach mal lieber nicht! Doch du bist dort auf deine Kult, wer ist es? Der Dach nicht! Sag du, sei ein Nazi-Schwein! Doch das ist doch nicht! Denn du bist dort ein Gott zu sein und seid davon! Gleich ist es! Skinne! Wo wir warten! Skinne! Dein Lieber zu warten! Skinne! Ihr werdet bewegt einen Kult, der nie vergeht! Skinhead! Skinhead! Skinhead! Skinhead! Skinne! Wo wir warten! Skinne! Dein Lieber zu warten! Skinne! Ihr werdet bewegt einen Kult, der nie vergeht! Der nie vergeht! Hey!